Kundgabe 1556. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.8.1940. Lieben und leiden für die Mitmenschen. Lieben und leiden soll der Mensch, auf dass er frei werde jeglicher Fessel. Denn die Liebe erlöst ihn, und im Leid findet der Mensch zu Gott. Er befreit sich also von der finsteren Macht und verbindet sich bewusst mit Gott, so er alles Leid trägt für den Herrn. Jesus Christus nahm alles Leid und alle Sündenschuld auf seine Schultern und gab dadurch der Menschheit die Freiheit des Geistes wieder. So nun der Mensch das Gleiche tut, so er auch in Liebe das Leid des Mitmenschen auf sich nimmt oder ihm tragen hilft, wird der Leidenszustand aufgehoben und also der Mensch in eine gewisse Freiheit versetzt. Denn er wird nun schalten und walten können nach Belieben. Es ist jeglicher Zwangszustand verbunden mit Hemmungen, die jede Tätigkeit beeinträchtigen. Der freie Zustand dagegen beglückend, da dem Tätigkeitsdrang nun keine Schranken gesetzt sind. Und daher soll angestrebt werden, dass der Mensch sich in diesen freien Zustand versetze, dass er sich durch die Liebe erlöse, indem er dem Leid der Mitmenschen steuert und es mittragen hilft. Liebe und Leid verkörpert uns das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Nur seine übergroße Liebe brachte es fertig, mit vollem Bewusstsein die Sündenschuld auf sich zu nehmen, nur die Liebe nahm willig das Leid der Menschen auf sich. Denn die Liebe des Heilands war übergroß. Es dauerte die Menschheit den göttlichen Erlöser, darum nahm er Fleisch und Blut an, um anerkannt unter den Seinen zu wirken. Er wusste um den gebannten Zustand der Menschen und suchte ihnen zu helfen, indem er für sie litt und sie in seiner unendlichen Liebe zu sich zu lenken versuchte. Er brachte ihnen durch seinen Tod am Kreuze die geistige Freiheit, und also erlöste er sie aus dem gebannten Zustand, der zuvor das Los derer war, die sich wohl eines gesitteten Lebenswandels befleißigten, jedoch zu schwach waren, um sich der Macht des Widersachers entwinden zu können. Und diese bedachte der Herr in seiner Liebe und starb für sie den bittersten Tod am Kreuze, um ihnen die Freiheit wiederzugeben, indem er litt für die Menschheit. Und so wird sich gleichfalls am Erlösungswerk beteiligen, wer in Liebe des Leides der Mitmenschen gedenkt und dieses Leid willig und ergeben auf sich nimmt, um das zu entlasten, was bestimmt ist, großes Leid zu tragen. Immer in Liebe des Nächsten achten und dessen Leid zu mildern versuchen, wird größten Lohn nach sich ziehen. Es wird gleichsam das göttliche Erlösungswerk fortgesetzt, denn es ist die Stunde noch nicht gekommen, die dem Menschen eine Grenze setzt. Noch kann er wirken ohne jegliche Unfreiheit. Noch ist ihm sowohl die Liebe als auch die Gnade von Gott ins Herz gelegt oder ihm zugänglich gemacht worden. Auf dass er sich also liebend betätigen kann und ihn die göttliche Gnade auch das Leid kennenlernen lässt, das seinen Willen anspornt, hilfreich tätig zu sein. Amen.